Наша тема, она в новой видео, предикт-серии. Also wir fangen mit der neuen Predigtserie an. Она называется «Изменения». Sie heißt Veränderungen. Change. Also change. И я нуждаюсь в изменении. Also ich brauche Veränderung. Ich brauche die Veränderung. Ich brauche die Veränderung. И готов ли ты признать, что ты нуждаешься в изменении? Und bist du denn bereit zu bekennen, dass du bereit bist, dich zu verändern? Да, что ты нуждаешься в изменении характера. Dass du die Veränderung brauchst für deinen Charakter. Изменение своих привычек. Dass du die Veränderung für deine Gewohnheiten brauchst. Может, изменение отношения к кому-то. Oder vielleicht Veränderung der Beziehung zu jemand anderen. Если ты готов это признать, тогда это проповедь для тебя. Also wenn du bereit bist, es zu bekennen, dann ist das für dich. Это серия для тебя. Das ist eine Serie auch für dich. Ну, а если ты не готов это признать, тогда она тем более для тебя. Aber wenn du nicht bereit bist, das zu bekennen, dann ist das umso mehr für dich. Так как ты увидишь, что это тебе очень нужно. Denn du wirst dann sehen im Laufe, dass es auch für dich gut ist. Скажи Амен. Sag Амен. Можешь сказать еще изменения. Sag noch mal Veränderung. Амен. И вот есть известные слова Иисуса. Und es gibt bekannte Worte Jesu. Которые говорят о радикальном изменении. Die über die radikale Veränderung sprechen. И эти слова, они звучат так: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Und diese Worte lauten: «Und wenn du die Wahrheit bekennst, dann wird die Wahrheit dich frei machen». Ja, wenn du die Wahrheit erkennst, dann wird sie dich frei machen. Истина сделает вас свободными. Also die Freiheit, die Wahrheit wird euch frei machen. И мы приходим к свободе или к переменам тогда, когда познаем истину. Und wir kommen zu den Veränderungen erst dann, wenn wir die Wahrheit erkennen. Люди хотят свободу. Die Leute wollen die Freiheit haben. Ты можешь сегодня поехать на Hauptbahnhof и увидеть кучу людей, которые будут вот так стоять в очереди за свободой. Also du kannst heute die Menschen sehen am Bahnhof, die so stehen würden in der Reihe, um die Freiheit zu bekommen. Если бы ты им предложил свободу. Also wenn du das ihnen anbieten würdest. Если бы вот так им дали бы. Wenn man ihnen so gibt. Итак, люди хотят, они говорят: «Пастор, я хочу освободиться от своих привычек». Und so sagen auch die Leute: «Ich möchte mich von meinen Angewohnheiten befreien». Я хочу освободиться от депрессии. Ich möchte Depression loswerden. Хочу освободиться от своих страхов. Ich möchte meine Ängste loswerden. Я говорю: «Давай». Und sie sagen: «Komm, gib mir, komm, bete für mich». Я, конечно, помолюсь. Natürlich werde ich für sie beten. И молитва очень важна. Und ein Gebet ist auch sehr wichtig. Но истина освобождает. Aber die Wahrheit befreit. Понимаешь? Молитва – это супер. Verstehst du, der Gebet ist super. Но не только молитва освобождает. Aber nicht nur das Gebet befreit. Но истина. Sondern die Wahrheit. И истина позволяет тебе удержать свою свободу. Und die Wahrheit erlaubt dir deine Freiheit zu behalten. Эй, это такая вещь, классная. Das ist eine richtig gute Sache. Ты живешь постоянно в этом. Also du lebst ständig in dieser Freiheit. И я хочу, говорят люди, освободиться от долгов. Und die Menschen sagen manchmal: «Ich möchte meine Schulden loswerden». Конечно. Natürlich. Кто не хочет? Wer möchte das nicht? И поэтому они говорят: «Давай молись за меня». Und deswegen sagen sie: «Bitte, bitte für mich». Okay, я помолюсь. Okay. Und ich bitte für dich dann. Но я обязательно скажу тебе истину. Aber ich werde auf jeden Fall dir auch die Wahrheit sagen. Тебе нужно научиться обращаться с финансами. Du musst lernen, mit deinem Geld umzugehen. Например, начать платить десятину. Zum Beispiel, du sollst anfangen, den Zehnten zu zahlen. Это только благодаря истине ты удержишь свою свободу. Und nur dank der Wahrheit wirst du deine Freiheit auch behalten können. Ты можешь получить свободу через молитву вот так. Du kannst die Freiheit durch das Gebet einfach so bekommen. За одну секунду. Innerhalb von einer Sekunde. Но на следующий день ты ее потеряешь. Aber am nächsten Tag wirst du sie verlieren. Потому что у тебя нет истины. Denn du hast keine Wahrheit in dir. Okay. Okay. Это происходило в моей жизни. Das war auch in meinem Leben so. Поэтому я так говорю. Deswegen rede ich auch so. И люди думают: «Мне нужна просто свобода». Но нет, тебе нужна истина. Und die Menschen denken: «Ich brauche nur einfach Freiheit». Aber nein, du brauchst die Wahrheit. Ты думаешь, что тебе нужна свобода, но тебе нужна истина. Du denkst, du brauchst die Freiheit, aber du brauchst die Wahrheit. Okay, давай пойдем сейчас к теме. Okay, lass uns jetzt zum Thema übergehen. И вот нет лучшего пути прийти к свободе, как через истину о прощении. Und es gibt keinen besseren Weg zur Wahrheit, zur Freiheit, wie durch Vergebung. Wie durch die Wahrheit über Vergebung. Okay? Okay. Vergebung, прощение. Vergebung. И прощение – это сильнейшая сила перемен. Und die Vergebung ist die größte Kraft für die Veränderung. Сильнейшая сила, извиняюсь. Das ist die größte Kraft. Tut mir leid für. Это сила. Aber das ist die Kraft. И тема называется: «И прости нам». Und das Thema heißt. Как и мы прощаем. Und vergebe uns, so wie wir vergeben. Знак вопрос. Mit einem Ausrufezeichen. Матфея 18 глава 21 стих. Matthäus 18:21. Давайте мы прочитаем. Каждый на своем языке, если ты хочешь, возьми свой Handy или Also Bibel. Jeder in seiner Sprache, wenn du möchtest, willst, dann kannst du dein Handy nehmen oder eine Bibel. И мы услышим это. Und wir werden das mal hören. Da trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis 7-mal? Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, nicht bis zu 7-mal, sondern bis 70-mal, 7-mal. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihm gebracht, vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihn und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Сколько раз прощать, спрашивает Петр. Also Petrus fragt sich, wie oft soll ich vergeben? Петр, он любил говорить. Also der Petrus liebte es, viel zu reden. Когда ты читаешь Евангелие, там, also всегда. Wenn du die Evangelien liest, dann, Петр, Иисус, Иисус, dann, Петр. Dann liest du so oft Petrus, Jesus, Jesus, Petrus. Эй, вот Петр здесь опять выдает свою загадку. Und da stellt er wieder sein Also ein Rätsel dem Jesus. И сразу же дает ответ ему. Он gibt gleich ihm auch die Antwort. Заранее уже ему дает ответ. So im Voraus schon gibt er ihm eine Antwort. И он ждет комплимента, наверное. Und wahrscheinlich erwartet er ein Kompliment von Jesus. Ты видишь, Иисус, я готов прощать до 7 раз. Siehst du, Jesus, ich bin bereit, bis zu 7-mal zu vergeben. Он спрашивает, сколько раз прощать, брат, не до 7 ли раз? Und deswegen fragt er auch, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, bis zu 7-mal? Он ждет комплимента. Und er erwartet ein Kompliment. Знаете, ученики, они иногда вот так спрашивали и сразу ответ ему давали. Weißt du, die Jünger haben oftmals Jesus gefragt und haben gleich ihm Antworten vorgegeben. Кто виноват, он или родители его, помните, да? Also, ihr könnt euch an die Geschichte erinnern. Wer ist schuld, er oder seine Eltern? Ага, у них уже okay. Ответ готов. Also, sie hatten schon eine Antwort parat gehabt. И вот здесь Петр, он тоже уже имеет ответ. Und auch hier hatte Petrus bereits eine Antwort. И думает, ну, Петр, ты молодец. Und denkt, hey, Petrus, du bist doch echt gut. Иисус сейчас ему скажет, ой, ты умничка. Und Jesus wird ihm sagen, hey, du bist echt gut. Du bist bereit, am Tag bis zu 7-mal zu vergeben. Wow. Weißt du, das ist tatsächlich so, das ist was Größeres schon für ihn. Also, wenn ein Mensch überhaupt bereit ist, 7-mal am Tag zu vergeben. Manche sind nicht einmal einmal bereit zu vergeben. Und der Petrus geht schon so greift gleich so hoch. Но Иисус не был восхищен. Aber Jesus war nicht begeistert davon. Его ответ не понравился, я думаю, ученикам. Und ich denke, den Jüngern hat seine Antwort nicht so besonders gefallen. До 7 до 70. Dass man 70 mal 7 mal vergeben muss. Это если по-русски я перевожу на наш язык. Also ich всегда нужно прощать. Also ich versuche das in unserer Sprache zu übersetzen. Man muss immer vergeben. Всегда. Du musst immer vergeben. Нужно прощать. Man muss immer vergeben. Я знал, что на это Амин не последует. Also ich wusste, dass darauf kein Amen folgt. Нам придется это услышать. Aber wir sind gezwungen, das jetzt zu hören. Amen. Es ist notwendig. И вот Иисус за этим объясняет в притче, потому что это истина, иначе не доходит. Und deswegen versucht Jesus das in einem Gleichnis den Jüngern beizubringen, denn sonst anders würden sie das nicht verstehen. Когда ты читаешь притчу, это картинка. Wenn du ein Gleichnis liest, dann ist das für dich wie ein Bild. И это означает, что эту истину иначе не поймешь, как только das в картинке. Das bedeutet, dass man diese Wahrheit nicht sonst verstehen würde, als nur durch das Gleichnis. И он говорит про раба, который должен огромную сумму. Und er spricht hier über einen Knecht, der eine Riesensumme schuldig war. 1000 талантов. Also 10.000 Talente. 10.000 талантов. Это кто-то просчитал, это миллионы, миллионы. Also jemand hat sich Mühe gegeben, hat das durchgerechnet, das sind Millionen. И заметьте, этот раб, он не просит о прощении. Und schaut hier, dieser Knecht, der bittet nicht um Vergebung. Он просит об отсрочке. Also er versucht, dass man ihm ein, wie heißt das, отсрочка, über Zeit, Zeitpunkt Verschiebung. Gibt, also verschieben. Он говорит, потерпи на мне. Er sagt, sei geduldig mit mir. Also ich werde ein wenig später bezahlen. Вот эта сумма огромная. Und hier geht es um wirklich riesige Summe. И господин ему не просто отсрочку дает, он его прощает. Und der Herr gibt ihm nicht nur einfach eine Zeit, bis er das zahlen kann, sondern er vergibt ihm komplett. И это так похоже на нашего Господа. Und es ist so ähnlich unserem Herrn. Он прощает все. Er vergibt alles. Hey, И да, амен. Амен. Он покрывает это все. Er deckt das alles. И вот этот прощенный идет и встречает товарища, который должен ему всего 100 динариев. Und dieser Mann, dem vergeben worden ist, trifft auf dem Weg einen Bekannten, der ihm nur 100 Dinaren schuldig ist. Das sind einfach nur Peanuts. Und er nimmt ihn wirklich an seinem an seinen Gurgel und versucht ihn zu erwürgen. Знаешь, вот он был тогда прав, когда он встал на колени и просил: «Прости мне» или «Отдай срочку». Это драб. Und dieser Knecht hat ja recht gehabt, wenn er auf die Knie geht und bittet, dass der Herr mit ihm geduldig wird. Но когда он стоит перед должником своим, aber wenn er selbst vor einem Schuldigen steht, der ihm Geld schuldet, здесь он показывает себя очень нехорошо. Und hier zeigt er sich nicht von seiner guten Seite. И дальше мы читаем 28 стиха. Und weiter lesen wir ab dem Vers 28 bis zum 35. Vers. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht. Der war ihm 100 Dinare schuldig. Denn ergriff er, würgte ihn und sprach: Bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm: Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Solltest nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater auch handeln, wenn ihr nicht jedem seinem Bruder von Herzen seine Verfehlung vergibt. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, так и отец ваш небесный не простит вам. So wird auch euer himmlischer Vater euch nicht vergeben. Wow. Это как-то страшно. Das jagt irgendwie ein bisschen Angst an. Как-то страшно становится. Also es wird ein wenig ängstlich um die Seele, wenn du das liest. И этот раб он схватил. Und dieser Knecht, der hat ihn geschnappt. Душил его. Er versucht ihn zu würgen. И требовал от него. Und hat von ihm gefordert. И, знаешь, он думал, что он душит его. Und er dachte, dass er ihn würgt. Но он душил себя. Aber er hat sich selbst gewürgt. Он душил свое будущее. Er hat seine Zukunft gewürgt. И эта проблема опять вернулась к нему. Und dieses Problem kam wieder zu ihm wieder zurück. И из которой его удивительно вытащили. Aus dem man ihn auf wundersame Weise rausgeholt hat. Он опять оказался в этом долгу. Aber er kam wieder in dieses Problem hinein. Знаешь, иногда вот так проявляется характер человека. Weißt du, manchmal kommt so der Charakter des Menschen zum Vorschein. Наш характер, твой характер проявляется не тогда, когда ты слаб. Also dein Charakter und mein Charakter zeigt nicht dann, wenn du schwach bist. Но тогда, когда ты силен. Sondern dann, wenn du stark bist. Не тогда, когда ты в долгах. Nicht dann, wenn du Schulden hast. А когда ты на коне. Sondern wenn du wirklich auf dem Pferd bist. И все классно у тебя в жизни. Und es ist alles gut bei dir im Leben. И вот здесь надо наблюдать. Und hier muss man beobachten. Если ты хочешь узнать характер человека. Also wenn du das Charakter eines Menschen erkennen möchtest. Наблюдай за ним. Dann beobachte ihn. Не тогда, когда он в нужде, а когда с ним все хорошо. Nicht dann, wenn er eine Not hat, sondern dann, wann es ihm gut geht. И как он обращается с людьми, которые ему не нужны. Und wie er mit Menschen umgeht, die er nicht braucht. Которые для него ничего не значат. Die für ihn absolut keine Bedeutung haben. Мне интересно это видеть. Also ich interessiere mich und also es ist interessant für mich, die Menschen so zu beobachten. Wenn ich zum Beispiel in einem Hotel bin, wie die Menschen mit den Reinigungskräften umgehen. Oder wenn ich in einem Restaurant sitze mit meinen Freunden, wie sie mit den Bedienungen reden. Und es bedeutet für mich sehr, sehr viel. Wie jemand mit solchen Menschen redet. Das ist ein Anzeichen. Das spricht über den Charakter des Menschen. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo es nicht höflich, prestigener ist, vorteilhaft zu vergeben. Nicht modisch. Also nicht modisch, ja. Nicht modern. Ja, если ты прощаешь, ты слабак. Also wenn du vergibst, dann bist du ein Schwächling. Ein Loser. Du bist ein Loser. Ja, dann tust du einen dritten Zintern. Also, du brauchst auch einen dritten Zintern. Denn du musst für dich doch einstehen. И вообще, месть это круто. Und überhaupt, die Rache ist doch richtig gut. Надо взять реванш. Man braucht ja doch immer eine Revanche. Мы же всегда эти фильмы смотрим, да? Also wir sehen uns doch immer diese Filme an. Первая половина фильма его обижают. Also die erste, den ersten Teil des Filmes wird beleidigt. А во второй фильме он всех подряд обижает. Und in der zweiten Hälfte des Filmes versucht alle anderen zu beleidigen. И все говорят, круто. Und alle sagen, hey, cool. И, типа вот такая вот у нас сейчас, ну, месть это супер. Also so kommt das dazu, dass die Rache gut wird. Но Божье царство, оно живет по другим принципам, чем это общество. Aber Reich Gottes lebt nach den anderen Prinzipien wie diese Gesellschaft. Halleluja, Amen. Und das ist ein Halleluja und Amen. Amen. И семья, между прочим, живет по другим принципам. Und auch die Familien leben nach den anderen Prinzipien. Представь себе, если бы там так жили. Stell dir vor, wenn man auch so dort leben würde. Когда тебя обижают, и ты в ответ так. Wenn du beleidigt wirst und du wirst einfach mit demselben antworten. Эта семья не проживет долго. Dann wird diese Familie nicht lange halten. Amen. Amen. Да, бывает так, что муж с женой в церкви, они говорят, Господь, спасибо, ты меня любишь. Es gibt solche Fälle, dass Mann und Frau in der Gemeinde sind, die heben ihre Hände und sagen, Herr, danke, dass du uns liebst. А после служения сидят в машине, не разговаривают друг с другом. Und dann sitzen sie nach dem Gottesdienst im Auto und reden miteinander gar nicht. И настоящая духовность, она проявляется не в служении. Und die echte Geistlichkeit, die zeigt sich nicht im Gottesdienst, а после служения. Sondern nach dem Gottesdienst. Amen. Amen. Например, в очереди за едой на кухне. Zum Beispiel in der Schlange. In der Küche, also in der Küche, wenn du in der Schlange stehst, in der Küche, da, хочешь кушать. Also du möchtest essen, или на парковке. Oder zum Beispiel du stehst auf dem Parkplatz, когда тебя кто-то прижал. Und jemand ist hinter dir und sitzt dir am Hintern. Вот здесь проявляется духовность. Und da zeigt sich deine Geistlichkeit. И христианство – это не изменение просто привычек, а изменение отношения. Und das Christentum ist nicht nur einfach Veränderung von den Angewohnheiten, sondern deine Haltung dazu. Also wie gehst du mit deinem Leben jetzt um? Wie gehst du mit den Menschen um? Христианин говорит, ну, я сейчас не курю, не пью. Weißt du, manche Christen sagen, ich trinke jetzt nicht, ich rauche jetzt nicht. Раньше я в церковь не ходил, сейчас хожу. Früher ging ich nicht in die Kirche, jetzt gehe ich in die Gemeinde. Раньше не ругался, сейчас ругаюсь, но не сильно. Früher habe ich ein bisschen geschimpft, aber jetzt gar nicht. Das ist nicht das, was du als ein Christ nennen kannst. Nein, der Christ ist derjenige, der seine Haltung zum Leben verändert hat. Его ценности изменились. Seine Werte haben sich verändert. Я не только изменил свои поступки, also ich habe nicht nur meine Handlungen verändert, но мои ценности. Sondern auch meine Werte. И Павел говорит, то, что для меня раньше было великими ценностями, сейчас для меня мусор. Und der Paulus sagt, das, was für mich früher von Bedeutung war, ist jetzt für mich ein Müll. Und wenn wir über die Vergebung sprechen, dann spricht das über die Beziehung oder über die Haltung. Weißt du, du musst nicht unbedingt ein schlechter Mensch sein, um nicht vergeben zu können. Du kannst wirklich ein wunderbarer Mensch sein und trotzdem ein Problem mit Nichtvergeben haben. Die Leute sagen, ich kann nicht vergeben. Und die Menschen sagen, ich kann nicht vergeben. Не могу забыть. Ich kann es nicht vergessen. Ты становишься злопамятным. Und du fängst an, nachtragend zu sein. И непрощение – это выученное чувство. Und Unvergebenheit ist ein Emotion oder ein Gefühl, was angelernt ist. И нам не свойственно делать зло. Und es ist uns nicht, es ist nicht charakteristisch für uns, dass wir Böses tun wollen. Зло не свойственно человеку. Denn das Böse ist nicht dem Menschen zu, ist nicht charakteristisch. Чувство. Also es ist nicht angeborenes Gefühl. И поэтому люди болеют от непрощения. Deswegen werden die Menschen krank von Unvergebenheit. Aha, они принимают лекарства. Sie nehmen Medikamente от депрессии. Von Depressionen. Что говорят, я не могу простить. Weil sie sagen, ich kann nicht vergeben. Не могу забыть. Ich kann es nicht vergessen. Но Бог не творил человека злопамятным. Aber Gott hat den Menschen nicht als einen nachtragenden Menschen geschaffen. И дети умеют через 5 минут уже забыть. Und die Kinder haben so eine Fähigkeit, nach 5 Minuten schon alles zu vergessen. Papa, я тебя люблю. Hey, Papa, ich liebe dich. Знаешь, и, а родители нет, вот когда Aber у них die есть Eltern проблемы umgekehrt между друг другом. Nicht. wenn sie ein Problem untereinander haben. Подростки там подрались на улице. Oder zum Beispiel Teenager schlägern sich auf der Straße. Они уже вместе этот футбол играют. Und nach ein paar Minuten spielen sie wieder zusammen Fußball. А родители все еще выясняют, кто виноват. Aber die Eltern versuchen immer noch rauszubekommen, wer vor denen schuld war. И до конца жизни они ссорятся друг с другом. Und bis zum Ende ihres Lebens versuchen dann streiten miteinander, wer von ihren Söhnen sich zuerst geschlagen hat. Amen. Amen. Это пришло в твою жизнь. Das kam in dein Leben hinein. Вот эта вот позиция такая. Also diese Position. Also ich will die Gerechtigkeit haben. Даже животным не свойственна злопамятность. Weißt du auch, den Tieren ist das nicht charakteristisch, dass sie nachtragend sind. Amen. Amen. Я смотрю на попугаев своих. Also ich schaue meine Papageien an. Смотри, дерутся опять. Also während sieht ich hier also die und ich sehe die streiten wieder miteinander. Опять дерутся засранцы. Also schon wieder die засранцы. Scheißerchen. Ага. И конкретные такие вредные есть. Und die sind wirklich manchmal richtig щипают друг друга за хвост. Sind richtig fies manchmal, also sie versuchen sich am Schwanz immer zu piesacken. Дерутся за место. Oder streiten um den Platz. Дерутся за корм. Oder sie streiten um die Körner. Но что меня еще больше удивляет? Aber was mich am meisten wundert. Через секунду. Nach einer Sekunde. Они сидят опять вместе. Sitzen sie wieder zusammen. Друг с другом. Miteinander. И щебечут. Und singen miteinander, also sprechen miteinander. Я не вижу, что кто-то один в углу постоянно сидит и обижается на них. Also ich sehe nicht, dass jemand in der Ecke sitzt und sagt. Bäh. Всегда опять вместе. Also die sind wieder zusammen. Общаются, не то, что там вместе заставили их. Also die reden dann miteinander, also nicht so, dass man sich dazu gezwungen hat. Amen. Amen. Знаешь, хорошая новость сегодня. Weißt du, ich habe eine gute Nachricht heute Если für euch. Научился непрощению, also wenn du gelernt hast, nicht zu vergeben, ты можешь точно так же переучиться, so kannst du das auch wieder verlernen. И прощать. Und wieder vergeben. Amen. Amen. Если Бог говорит прощай, und wenn Gott sagt, du sollst vergeben, значит, ты можешь прощать. Dann kannst du vergeben. Правда? Nicht wahr? Бог, он справедливый. Denn Gott ist gerecht. Если бы он сказал тебе, прощай, ты не умеешь прощать, не можешь und прощать. Wenn er dir sagen würde, vergebe und du kannst nicht vergeben, тогда он не справедливый. Dann ist er nicht gerecht. Понимаешь, если бы ты, например, вот сказал, я хочу на небо. Verstehst du, wenn du zum Beispiel sagen würdest, ich möchte in den Himmel. А Бог сказал, тогда тебе надо стать корейцем. Тогда ты должен быть кореец. Dann sagt dir zum Beispiel Gott, du sollst ein Koreaner werden. Я не могу быть кореец. Dann kannst du sagen, ich kann doch kein Koreaner werden. Я не родился в Корее. Ich bin doch nicht in Korea geboren. Вот тогда было бы несправедливо, правда? Dann wäre es natürlich ungerecht, nicht wahr? Когда Бог что-то требует, что ты не можешь. Wenn Gott was von dir fordert, was du nicht machen kannst. Но ты можешь прощать. Aber du kannst vergeben. Просто прими решение. Du musst einfach nur eine Entscheidung treffen. И Бог даст тебе это. Und Gott gibt dir diese Kraft, diese Segen. И он говорит, я поддержу тебя. Und er sagt, ich werde dich unterstützen dabei. Amen. Amen. Матфея 5, глава 7 стих. Matthäus 5, 7. Блаженны или благословенны милостивые, ибо они помилованы будут. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wow. Благословенны, можно сказать. Man kann sagen, gesegnete, glückselige. Когда ты даешь милость, wenn du Barmherzigkeit gibst, тогда Бог благословляет тебя. Dann segnet Gott dich. И ты получаешь благословение еще больше и больше. Und du bekommst noch mehr und noch mehr vom Segen. И когда нужно проявить милость? Und wann soll man seine Barmherzigkeit zeigen? Да, вот речь идет об милостивых. Also die Rede geht hier über die Barmherzigen. Когда нужно показать милость? Also wann soll man die Barmherzigkeit zeigen? Когда другой что-то против тебя сделал. Wenn jemand gegen dich was gemacht hat. Amen. Amen. Тот тебя обидел. Jemand hat dich beleidigt. Вот тогда нужно проявить милость. Dann muss man die Barmherzigkeit zeigen. А когда тебе нужна милость? Und wann brauchst du Barmherzigkeit? Когда ты что-то напортачил. Wenn du was falsch gemacht hast. Например, ты ехал на машине. Zum Beispiel, du fährst Auto. И тебя гаишник тормозит. Und Polizist stoppt dich. А ты знаешь, что ты все делал классно. Все und правильно. Du weißt, dass du wirklich alles richtig gemacht hast. У тебя все было окей. Du hast alles gut gemacht. Права при тебе. Deine Führerschein ist bei dir. Скорость все нормально было. Also du hast Geschwindigkeit nicht überhöht. Тогда ты говоришь, в чем дело? Und dann fragst du so, hey, was ist los? Hey, я требую справедливость. Hey, ich fordere die Gerechtigkeit. Так вот мы себя ведем, когда мы действительно правы. Also so verhalten wir uns, wenn wir tatsächlich recht haben. Нормально. Und das ist normal. Но другая картина. Aber ein anderes Bild. Когда тебя тормозит гаишник. Wenn dich ein Polizist stoppt. А ты конкретно превысил скорость. Und du hast tatsächlich deine Geschwindigkeit erhöht. Как это было со мной? So wie es mit mir mal war. И тогда ты говоришь. Und dann sagst du. Дорогой дядя полисмен. Oh, lieber Onkel Polizist. Прости меня грешного. Vergib mir dem Sünder. Это правильная реакция. Das ist eine richtige Reaktion. И вот здесь Господь, он простил, Господин этот простил этого und раба. Hier hat der Herr seinem Mitknecht vergeben. И тот был виновен на 200%. Und der andere war schuldig auf 200%. И Господин прощает ему долг. Und der Herr tut ihm seine Schulden erlassen. Но раб не осознает милости. Aber der Knecht erkennt diese Barmherzigkeit nicht. И не передает ее дальше. Und gibt sie auch nicht weiter. И все останавливается. Und alles stoppt. Понимаешь, вот здесь проблема. Verstehst du, da liegt das Problem. Милость. Die Barmherzigkeit должна быть как поток. Muss wie ein Strom sein. Ты должен ее дать дальше. Du musst es weitergeben. Иначе она остановится на твоей жизни. Ansonsten wird sie bei deinem Leben zu Ende sein. Also Amen. Stoppen. Милость должна течь. Die Barmherzigkeit muss fließen. И пусть все проходит через тебя. Und alles soll durch dich durchgehen. И Бог говорит, ты не конечная станция для благословения. Und Gott sagt, du bist nicht die Endstation für das Segen. И Бог говорит, да, я хочу прощать тебя. Ja, Gott sagt, ich möchte dir vergeben. И ты говоришь, Господи, спасибо, Und ты du sagst, меня простил. Herr, ich danke dir, dass du mir vergeben hast. И он говорит, да, да. Und sagt, ja, ja. Но тебе нужно тоже прощать. Aber auch du musst vergeben. Ты говоришь, Господи. Und du sagst, Herr. Ты любишь меня. Du liebst mich. Он говорит, да, да. Und sagt, ja, ja. Но тебе надо любить его. Aber du musst auch ihn lieben. И мы только тогда получаем дальше благословение, когда мы передаем его. Erst dann bekommen wir unsere Segnungen weiter, wenn wir das weitergeben. Если ты милостив. Wenn du barmherzig bist. Поток милости не останавливается. Dann hört dieser Fluss der Barmherzigkeit in mein Leben nicht auf. Amen. Давид говорит, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Der David sagt, es ist so schön und so angenehm, mit den Brüdern zusammen zu wohnen. Он говорит дальше, как это как елей драгоценный, стекающий. Er sagt, es ist wie ein kostbarer Balsam, Salbung, die runterfließt. То есть это как поток. Das ist wie ein Strom. И оно должно течь дальше. Und er soll weiterhin fließen. Тогда, когда есть поток между братьями. Wenn es ein Fluss zwischen den Brüdern gibt, тогда Geschwister. Бог говорит дальше. Dann sagt Gott weiter. Там я заповедал благословение и милость навеки. Dort habe ich geboten, das Segen und Barmherzigkeit in Ewigkeit. Вот там я заповедал благословение и милость навеки. Dort wird immer das Segen und Barmherzigkeit für Ewigkeit sein. То есть я приказываю благословению течь всю жизнь. Das bedeutet, ich befehle dem Segen ständig in dein Leben reinzufließen. Поток не остановится, Бог Und der Strom говорит. Wird niemals aufhören, sagt На Gott. На этой жизни. Auf diesem Leben. И когда Бог видит поток. Und wenn Gott diesen Strom sieht, der durch dich fließt, dann segnet er dich. Говорит, er sagt, er soll weiterhin fließen. Amen. Amen. Das bedeutet, es ist nicht nur für dich alleine, sondern es ist auch für andere. 2. Korinther, 1. 4. Stich. Давай посмотрим. Also 2. Korinther, 1. Kapitel 4. Lass uns das mal anschauen. Павел говорит интересную вещь. Also der Paulus sagt hier sehr interessante Dinge. Der uns tröstet in all unseren Bedrängnis, damit wir uns, nochmal, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Hat Gott dich jeweils mal getröstet? Weißt du, Gott hat einen Namen, der heißt Tröstender. Tröstender, aha. Или Tröster. Это намек на то, что тебе понадобится когда-то утешение. Das ist so eine Hilfe für dich, dass du irgendwann einmal auch Trost brauchen wirst. И Бог говорит, меня утешитель зовут. Und Gott sagt, ich heiße Tröster. Ага. Ты говоришь, а я победитель. Und du sagst, ich bin ein Sieger. Сегодня победитель. Heute bist du ein Sieger. А завтра тебе может понадобиться утешение. Und morgen vielleicht wirst du einen Trost brauchen. Amen. Amen. И это так бывает. Und so ist es manchmal im Leben. И слава Богу за людей, которые могут утешить тебя. Und Gott sei Dank für die Menschen, die es können, dich zu trösten. Но иногда утешение от людей не доходит. Aber manchmal kommt dieser Trost nicht auf не durch, also das kommt nicht an. Kommt nicht an. Amen. Mm-hmm. Это как со спиной, у тебя спина чешется. Das ist wie mit deinem Rücken, wenn dein Rücken juckt. И рука туда не доходит. Und dein Arm passt nicht dahin, also reicht nicht dahin, also es reicht nicht, um dich zu kratzen. Утешение или милость от людей, она не доходит бывает. Und genauso ist es manchmal mit Barmherzigkeit und mit Trost, das kommt manchmal nicht an. Или у тебя голова где-то там внутри болит. Oder du hast irgendwo Kopfschmerzen. И аспирин туда как почему-то не доходит. Und auch die Tabletten helfen nicht. И вот тебе нужна тогда что-то другая, какая-то другая сила. Und dann brauchst du eine andere Kraft. И Бог пришел и тебя утешил. Und Gott kommt und tröstet dich. И ты счастлив. Und du bist glücklich. Потом Бог тебя хлопает по плечу и говорит, эй. Dann klopft der Herr auf deine Schulter und sagt zu dir, я тебя утешил. Ich habe dich getröstet. А теперь ты этим же утешением. Und jetzt solltest du mit demselben Trost den anderen trösten. И Царствие Божие это всегда поток. Und Reich Gottes ist immer ein Fluss. И Бог говорит, я люблю тебя. Und Gott sagt, ich liebe dich. И также люби теперь свою жену. Und so solltest du auch deine Ehefrau jetzt lieben. Господи, тебя любить легче. Ach Herr, es ist für mich einfacher, dich zu lieben. Ты меня убить не хочешь, а она хочет. Also du möchtest mich nicht umbringen, aber sie will mich umbringen. И мы душим непрощением друг друга. Und wir wirken einander durch das Unvergebenheit. Ага, и вот так душим, держим, пока Und один wir не halten сдастся. So fest, bis jemand aufgibt. Кто первый сдастся? Also wir als Erster aufgibt. И потом идем в церковь. Und dann gehen wir zum Gottesdienst, молимся, in die Gemeinde, wir beten. И говорим, Бог, что-то я тебя не чувствую. Und sagen so, Gott, wieso fühle ich dich nicht? Бог, что-то я не чувствую милость. Gott, irgendwie fühle ich die Barmherzigkeit nicht. Так что ты душишь? Aber wieso wirkst du selber? Что душишь? Wieso wirkst du? Сегодня у нас вечеря. Und heute haben wir das Abendmahl. И мы будем молиться самой страшной молитвой. Und wir werden den schrecklichsten Gebet beten. Самая страшная молитва. Also den schrecklichsten Gebet, den es je gibt. Ты знаешь наизусть эту молитву даже. Du kennst sogar diesen Gebet auswendig. Отче наш, сущий на небесах. Also Vater unser im Himmel. Но там есть слова такие. Aber da gibt es solche Worte. И прости нам долги наши. Und vergebe uns unsere Schulden. И если бы здесь стояла точка, было бы все классно. Und wenn dort jetzt ein Punkt stehen würde, dann wäre alles klasse. Все бы мы могли бы классно громко молиться. Alle würden dann auch laut beten wollen. Но там дальше есть что-то. Aber da gibt's noch was. И прости нам долги наши. Und vergeb uns unsere Schulden. Как и мы прощаем должникам. Wie wir auch unseren Schuldigen vergeben. И ты тем самым говоришь Богу, я перевожу. In dem selben Moment sagst du Gott. Бог, относись ко мне точно так же. Gott, относись ко мне. Also sei so du zu mir. Точно так же. Sei so du zu mir. Как я отношусь к моим ближним. So wie ich mit meinem Nächsten umgehe. И речь идет не о твоих любимых детях, например. Und die Rede geht hier nicht über deine lieben Kinder. Или о том добром человеке, который тебе что-то сделал. Oder über einen guten Menschen, der für dich was Gutes getan hat. О должниках. Sondern über die Schuldiger. Amen. Also die was schulden. Amen. Как ты относишься к тем самым вонючим и противным? Wie verhältst du dich genau zu diesen Menschen, die ständig, also die nicht so gut zu dir sind? Zu den Stinkenden, die gegen dich streiten? И когда я понял, что я здесь произношу, und als ich verstand, was ich hier so ausspreche, я стал очень осторожен. Dann wurde ich sehr vorsichtig. С молитвой, Отче наш. Also mit dem Gebet Vater unser. У нас в семье всегда молились эту молитву каждый день. Also man hat bei uns in der Familie jeden Tag dieses Gebet gebeten. И когда я был подростком, лет 17, 16. Und als ich ein Teenager war, so 17, 18. Когда мы с братом поссорились. Und als ich mich mit meinem Bruder gestritten habe. И мы молимся эту молитву. Und so beten wir dann auch dieses Gebet. Я молюсь эту молитву. Und ich bete dieses Gebet, bla bla bla. И когда все молятся и прости нам долги. Und als dann alle beten und vergib uns unsere Schulden. Und dann saß ich da und habe meinen Mund zugehabt. Also ich saß da und habe meinen Mund zugehabt. Denn das ist wirklich ernsthaft. Правда? Nicht wahr? Soll Gott tatsächlich so zu dir sein, wie du zu deinem Nächsten bist? Also zu dem Fiesen in deiner Klasse? Also zu dem Stinker in deiner Arbeit? Или как ты относишься к своему экс? Oder wie verhältst du dich zu deinem Ex? Правда? Wirklich? Так должен Бог к тебе относиться. So soll Gott zu dir auch sein. И прости нам долги наши, как и мы прощаем, да? Und vergib uns unsere Schulden, wie wir auch vergeben unseren Schuldigern. И я кое-что понял. Und ich habe etwas verstanden. И я вообще решил ни на кого не обижаться. Und ich habe beschlossen, absolut mich auf niemanden zu beleidigen. Знаешь, это решение. Weißt du, das ist eine Entscheidung. Решение. Es ist eine Entscheidung. Also ich beleidige mich überhaupt auf niemand mehr. Also als allererstes, ich habe keine Zeit, mich auf jemanden zu beleidigen, denn ich muss meine Arbeit tun. Okay. То есть, если ты решил меня обидеть, я заранее говорю, я тебя прощаю. Also, wenn du jetzt vorhast, mich zu beleidigen, dann sage ich dir schon im Voraus, ich vergebe dir. И во-вторых, на всех обид здоровья не хватит. Und weißt du, das zweite, für alle Beleidigungen reicht deine Gesundheit nicht aus. Gesundheit nicht aus. Amen. И в-третьих, мне Бог столько простил. Und das dritte, Gott hat mir so viel vergeben. Что обижаться грех. Dann, dass es eine Sünde ist, mich zu beleidigen auf die anderen. И в-четвертых, это очень важно. Und das vierte, was ganz wichtig ist. Прощение – это подарок, который ты делаешь самому себе. Das Vergeben ist, die Vergebung ist ein Geschenk, was du dir selbst machst. Amen. Amen. Вы это поняли, тогда мне уже не надо. Also, ihr habt das verstanden, deswegen brauche ich jetzt, glaube ich, nichts mehr weiterreden, oder? Этот раб, он душил своего товарища. Und dieser Knecht, der hat seinen Mitknecht versucht zu würgen. Но реально он душил сам себя. Aber in Wirklichkeit hat er sich selbst gewürgt. Он душил свое будущее. Er hat seine Zukunft gewürgt. Он душил то, что Бог ему приготовил. Er hat das versucht zu erwürgen, was Gott ihm für ihn vorbereitet hat. И знаешь, когда вот ты можешь просто с чистого листа начать все, как вот этот раб. Weißt du, wenn du dein Leben so anfangen kannst mit so einem leeren Blatt wie dieser Knecht, ты опять на коне, все хорошо, dann все bist проще, du wieder, dann bist du wieder auf dem Pferd, dir geht's wieder gut. Но тебе опять понадобится милость. Aber du wirst wieder Barmherzigkeit brauchen. Рано или поздно. Früher oder später. Потому что нам всем будет нужна милость. Denn wir werden alle Barmherzigkeit brauchen. Все, каждый из нас делает ошибки. Also jeder von uns macht einen Fehler. И хорошо было бы в своей жизни иметь такой банк милости. Und es wäre gut in unserem Leben so eine Bank der Barmherzigkeit zu haben. И поднакопить туда. Und dort ein wenig Barmherzigkeit sparen. Когда она понадобится, брать оттуда. Und wenn man das braucht, dann dass man das daraus nimmt. И кто-то говорит: "Да нет, мне не нужна милость, мне только справедливость нужна." Und manche sagen so: "Ich brauche keine Barmherzigkeit, ich brauche nur die Gerechtigkeit." Oh, nee. Oh, nein. Разве ты не заметил, что вообще вся жизнь несправедлива? Hast du bis jetzt nicht gemerkt, dass das ganze Leben ungerecht ist? Also ab den Zeiten von Eva und Adam ist alles ungerecht. Und wenn Gott uns nach der Gerechtigkeit geben würde, dann glaube ich, dass... Здесь никого бы не стояло, включая меня. Also hier wäre keiner auf der Bühne drauf, auch einschließlich mich. Включая тебя тоже. Я думаю, в зале никого бы не было тоже. Also ich denke, dass im Saal auch keiner sitzen würde. Включая и тебя, правда? Also es ist einschließlich dich auch, oder? Если бы Бог давал нам по справедливости. Also wenn Gott uns nach unserer Gerechtigkeit geben würde. Но потому что Бог не дает нам по справедливости, а по милости. Aber weil Gott nicht nach der Gerechtigkeit uns gibt, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Нам нужна милость. Brauchen wir die Barmherzigkeit. И эту милость тебе надо давать другому. Und diese Barmherzigkeit solltest du einem Nächsten, dem anderen geben. И Бог говорит сегодня кому-то из нас. Und Gott spricht heute zu jemandem von uns. Милость, оказавшему милость. Also die Barmherzigkeit, die der Barmherzigkeit zeigt. Я даю милость. Also ich gebe die Barmherzigkeit. Оказавшему милость. Der die Barmherzigkeit gezeigt hat. Ты оказал милость. Du hast die Barmherzigkeit gezeigt. У тебя не будет проблем получить ее от Господа. Dann wirst du auch kein Problem bekommen, vom Gott das zu bekommen. Amen. Amen. Мы будем приходить к вечере. Wir werden am Abend mal teilnehmen. Иисус умер и воскрес. Jesus ist gestorben und ist auferstanden, also für unsere Rechtfertigung. Und dort steht geschrieben, dass jeder jetzt zum Gnadenthron kommen kann, um die Barmherzigkeit zu bekommen. Und dort ist es so viel davon. Für jeden Tag. Für heute und für morgen reicht es aus. Und morgen wird Gott sagen, ich habe vergessen, was du gestern getan hast. Er würde dann sagen, ich werde mich nicht erinnern daran, was ich gestern getan habe. Я простил, значит, я забыл. Wenn ich vergeben habe, dann habe ich auch vergessen. Hörst du? Вот эту благодать, эту милость. Also diese Barmherzigkeit, diese Gnade нам нужно дать другому. Müssen wir dem Nächsten geben. Amen. Amen. Если ты это не делаешь, wenn du das nicht tust, тогда у тебя приходит проблема. Dann kommt zu dir das Problem. И небо закрывается. Und der Himmel schließt sich über и dich. Написано, что суд без милости. Und da steht geschrieben, dass ein Gericht ohne Barmherzigkeit не оказавшего милости. ist für den, der keine Barmherzigkeit gezeigt hat. Jakob 2 глава, ты можешь себе записать дома посмотри. Also du kannst es dir aufschreiben, Jakobus 2, Vers 13, это steht не, das. Не Старый Завет. Das ist kein Altes Testament. Это Новый Завет. Das ist das Neue Testament. Это уже Иисус умер на кресте. Da ist schon der Jesus am Kreuz gestorben. Но написано. Aber es steht geschrieben. Суд без милости. Ein Gericht ohne Barmherzigkeit ist für denjenigen, der keine Barmherzigkeit gezeigt hat. Weißt du, es ist so wichtig, dieselbe Barmherzigkeit zum anderen zu haben. Einmal hat Jesus eine Phrase gesagt, das war eine Phrase, wo er am Kreuz hing. Сказал, Боже, прости, не знают, er sagte, Herr, vergebe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und man sagt, dass seine Jünger, die diesen qualvollen Tod auch gestorben sind, die haben dieselbe Phrase auch gesagt. Всегда. Immer. Стефан, когда умирал, он сказал ту же самую фразу. Also Stefan hat, als er starb, hat er dieselbe Phrase gesagt. Откуда они выучили эту фразу? Woher haben sie diese Phrase auswendig gelernt? Они услышали ее от Иисуса. Die haben sie von Jesus gehört. Каждый из них, когда он умирал, он выдыхал свою обиду. Also jeder von denen, als er starb, hat seine Kränkung, seine Beleidigung ausgeatmet. Он выдыхал свою боль. Er hat seinen Schmerz ausgeatmet. И когда они произносили, прости им, как и Und als sie das sagten, vergebe ihnen, wie auch ich vergebe. Знают, sie wissen делать. Nicht, was sie tun. In dieser Zeit ging der ganze Schmerz raus. Und sie starben glücklich. Вообще, вот Und überhaupt, das Wort vergeben heißt auf Griechisch ausatmen. Выдохнуть. Ausatmen. Du hast diese Bosheit ausgeatmet. Du hast deinen Schmerz ausgeatmet. Du hast deinen Hass ausgeatmet. Прости. Vergebe. Dann hast du diese Unreinheit aus dir ausgeatmet. Weißt du, unser Herz hat dann ein Problem, wenn es immer annimmt, aber nichts gibt. Und das Herz fängt an, weniger und weniger und weniger zu arbeiten. Okay? Zum Beispiel, du hast zu 100% aufgenommen, aber zu 80 einfach nur abgegeben. Dann passiert was in deinem Herzen. Es kommt dann zu einer Störung. Okay. Also das Blut fließt nicht so, wie es fließen soll. Und dann fängt das an, nur zu 50% zu arbeiten. Dann kommt das zu 30% runter. Dann brauchen wir Katheter in unserem Herzen. Man braucht eine Operation. Что такое шунтирование? Катетер. Also man braucht einen Katheter, damit das Blut wieder fließt. Потому что у тебя шлаки собрались. Denn da sind sehr viele Schlacken, die sich angesammelt haben. Es sind viel zu viele Schlacken drin. Интересно, что слово, которое называется очищение, по-гречески катерос. Interessant, dass das Wort Reinigung auf Griechisch bedeutet Katheros, also Ausgang. Von diesem Wort stammt auch Katheter. Und Jesus sagt, glückselig sind diejenigen, die reines Herzen sind. Also sie sind rein in ihrem Herzen, sie sind glücklich. Also sie lassen diese Unreinheit weg, also durch. Also all diese Beleidigung raus damit. Und nichts sammelt sich an. Amen. Это решение, друзья. Und das ist eine Entscheidung, meine Freunde. Also Vergebung ist eine Entscheidung. Und sobald du dich entscheidest dafür, dann kommt die Reinigung. Und Gott gießt seinen Segen über dich aus. Und es soll heute geschehen. Vor dem Abendmahl. Atme jeden Schmerz heraus. Atme jede Beleidigung aus dir heraus. Und atme diese Unreinheit aus dir raus. Знаешь, большие люди, они легко прощают. Weißt du, große Menschen, die vergeben leichter. А мелкие люди, они держатся за свои обиды. Und die kleinen Leute, die halten sich an ihre Kränkungen, Beleidigungen fest. Однажды царь Давид, когда он стоял перед выбором, убивать своего врага или нет. als der David vor, also König David vor der Wahl stand, seinen Feind zu töten oder nicht, er hat eine, ja, eine erstaunliche Verkündung gemacht. Oder Aussage, Ansage. Er hat gesagt, er soll ihn der töten, der es will, aber meine Hand wird das nicht tun. Ich mache das niemals. Hey David, aber er wollte dich doch mehrmals umbringen. Er sagte ja. Aber meine Hand wird sich niemals über ihn erheben. Wieso David? Denn ich habe so viel Barmherzigkeit selbst erfahren. Denn Gott hat mich so viel Barmherzigkeit geschenkt. Ich habe die ganze Bank voller Barmherzigkeit. Und ich werde nicht für mich Rache üben.